Ihr müsstet mal sehen, wie euer Entertainer hier sitzt. Voll nackt im Boxershorts, fummelt sich an den Eiern. Nur. Nee, warte mal. Das will ich jetzt auch mal klargestellt haben. Wie sitze ich hier? Voll nackt im Boxershorts, fummelt sie an den Eiern rum. Ne, das kann ich angehen, weil ich sitze generell nur mit Tennissocken vorm Rechner. Entschuldigung, die habe ich nicht gesehen, die sind unterm Tisch. Und nichts anderem. Ich sitze nur mit Tennissocken vorm Rechner, immer generell. Okay, ich wollte jetzt nicht sagen, und wenn ich gut drauf bin, und wenn ich gut drauf bin, dann ziehe ich mir eine neongelbe Leggings an. Ja? Hauteng natürlich. Ja, oder eine Radlerhose. Entschuldige bitte. Mach nichts. Wir machen Musik, okay? Okay, wollen wir weitermachen? Ja. Okay, alles klar.